AVS Media Demo. Unser Treffen ist jetzt 2,5 Jahre her, bevor wir zusammenkamen. War es ein Hin und Her. Keiner wusste so recht, was er tun sollte. AVS Media Demo. Eine Art Zwickmühle. Hin und her gerissen, ob wir den anderen es sagen, dass wir den anderen mögen oder auch lieben. Es war ein Durcheinander der Hormone und ein Durcheinander der ganzen Gefühle. Angst zu haben, dass man dabei versagt. AVS Media Demo. Dass man was Falsches sagt. Habe die ganze Zeit mit ihr gekuschelt, aber nicht verstanden, was der andere möchte. Es war eine Ewigkeit, nichts mehr von dir zu hören. Gar nichts mehr. Unser Zusammentreffen ist 2,5 Jahre her, bevor wir zusammenkamen. Ja. Keiner wusste, was er tun sollte. Hin und her gerissen, ob den anderen es sagen, dass wir einander mögen oder auch lieben. Unser Zusammentreffen ist 2,5 Jahre her, bevor wir zusammenkamen. AVS Media Demo. Keiner wusste, was er tun sollte. Hin und her gerissen, ob wir ahnen es sagen sollten, dass wir einander lieben oder auch mögen. 2,5 Jahre, bevor wir zusammenkamen, war ein Hin und Her. Keiner wusste, was er tun sollte. AVS Media Demo. Ob wir einander sagen, dass wir einander mögen oder auch lieben. Das, woran ich nie geglaubt habe, dass du dich in mich und ich mich in dich verliebt habe. Das waren harte Zeiten, die wir gemeistert haben. AVS Media Demo. Damit wir wissen, wie lieb wir uns haben. Heute sind es 2 Jahre, in den 2 Jahren, in denen Trauer, Wut und Hass und mehr vereint haben. Du sollst wissen, du darfst mein Herz haben. Unser Zusammentreffen, AVS Media Demo. Bevor wir zusammenkamen, war es ein Hin und Her. Keiner wusste, was er tun sollte. Hin und her gerissen, ob wir den anderen sagen, was wir ihn mögen oder auch lieben. Unser Zusammentreffen ist 2,5 Jahre her, bevor wir zusammenkamen. AVS Media Demo. Keiner wusste, was er tun sollte. Hin und her gerissen, ob wir den anderen es sagen, dass wir einander mögen. AVS Media Demo. AVS Media Demo.